Blog-Eintrag der Piratenpartei NRW. Nur die Not bringt Bewegung. Jetzt also Platz-Sharing. Das Familienministerium führt nun also flexible Betreuungszeiten in Kitas ein. Das ist eigentlich sinnvoll und viele Eltern haben sich das schon lange gewünscht. Eltern die Freiheit geben, Kitas nur für einen Teil der Woche zu nutzen, das passt gut zu Piratenforderungen. Allerdings haben wir da einen Verdacht. Nutzt das Familienministerium das Platz-Sharing jetzt nur als Sparmaßnahme? Soll das Platz-Sharing nun die drohenden Klagen abwenden? Kitas mit Platz-Sharing werden höheren personellen Aufwand haben, vor allem durch viel mehr Verwaltung und Dokumentation. Wenn das Ministerium da nicht auch den Personalschlüssel angleicht, dann ist das nicht zu Ende gedacht und Sparen auf dem Rücken der Erzieherinnen. Also letztlich ein Sparen an der Qualität und ein Sparen am Wohl der Kinder. Und ist's nicht schade, dass das Ministerium die Bitte der Eltern um Flexibilisierung erst dann aufgreift, wenn die Not es dazu zwingt? Schon ewig wünschen Eltern die Abkehr von strenger Bürokratie und starren Regelungen. Jetzt, wo die Klagen drohen, jetzt hofft man offenbar auf Sparpotenzial und sinkenden Druck. Wir werden also genau auf die Ausführung der flexiblen Betreuungszeiten schauen und hoffen, dass die sinnvollen Wünsche der Eltern in Zukunft auch ohne große Not beim Ministerium Gehör finden. Für den AK Bildungspolitik NRW, Holger Hennig. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.